Shahiden Shalom Ferdows, den du warst ein Krieger Allahs hier auf Dunya. Die Hur al-Ain kommen dir entgegengelaufen, denn das hast du fi Sabilillah getan. Denke dran, du bist nicht tot, du bist lebendig. Von Allah wirst du weiterhin versorgt. Du bist jetzt ein grüner Vogel im Ferdows, und du isst von allen Früchten im Ferdows. Glückwunsch, ja Shahid, inshallah Ferdows, denn du warst ein Krieger Allahs hier auf Dunya. Die Hur al-Ain kommen dir entgegengelaufen, denn das hast du fi Sabilillah getan. Die lange Reise, die du machtest, war für Allah, und du hast deine Familie zurückgelassen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Glückwunsch, ja Shahid, inshallah Ferdows, denn du warst ein Krieger Allahs hier auf Dunya. Die Hur al-Ain kommen dir entgegengelaufen, denn das hast du fi Sabilillah getan. Lieber Bruder, du bist jetzt ein Shahid, und du fliegst jetzt unter dem Thron Allahs, und dein Blut fließt weiter in deinem Grab. Deine Leiche riecht mashallah nach Moschus. Glückwunsch, ja Shahid, inshallah Ferdows, denn du warst ein Krieger Allahs hier auf Dunya. Die Hur al-Ain kommen dir entgegengelaufen, denn das hast du fi Sabilillah getan. Glückwunsch, ja Shahid, inshallah Ferdows, denn du warst ein Krieger Allahs hier auf Dunya. Die Hur al-Ain kommen dir entgegengelaufen, denn das hast du fi Sabilillah getan. Denn das hast du fi Sabilillah getan. Denn das hast du fi Sabilillah getan.